Das blaue Sofa. Live von der Frankfurter Buchmesse. Sie ist Reporterin und sie ist Philosophin. Und irgendwo zwischen dem Hinausgehen in die Welt und dem Beobachten von politischen Verhältnissen einerseits und andererseits dem belesenen Nachdenken, irgendwo dazwischen ist sie eine öffentliche Intellektuelle. Ihre Artikel und ihre Bücher sind nicht mehr zu übersehen. Ihre Stimme wird gehört, weit außerhalb auch des Bücherbetriebs. Und dies allerspätestens seit diesem Herbst, seit diesem Oktober mit dem kommenden Sonntag. Denn am kommenden Sonntag erhält sie eine große Auszeichnung, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Herzlich willkommen, Caroline Ehmke. Genau. Gegen den Hass heißt das neue Buch. Nach einigen anderen Büchern, für die Sie schon berühmt bekannt geworden sind, Gegen den Hass. Das klingt wie der Titel eines Pamphlets. Und tatsächlich gibt es innerhalb des Buches pamphletartige Passagen, streitbare Passagen, aber auch ganz ruhige, nachdenkliche. Und nicht zuletzt gibt es Szenenbeschreibungen, ganz konkrete Szenenbeschreibungen. Eine davon kennen Sie alle. Die spielt in einem Ort in Sachsen, in einem Ort namens Klausnitz. Es gibt einen Bus. In dem Bus ist eine Menge von geflüchteten Menschen, die gebracht werden soll zu einer Unterkunft. Und davor stehen sächsische Bürger, Klausnitzer Einwohner, und skandieren unter anderem: Wir sind das Volk. Können Sie die Szene noch ein bisschen weiter beschreiben? Was hat Sie, was hat viele, die das gesehen haben, da im Internet so frappiert? Was hat die so angefasst? Ja, ich habe mir die Szene natürlich damals, als es passiert ist, genauso wie Sie wahrscheinlich alle auch, diese Szene angeschaut. Es gibt dieses kurze Video davon, das sind so 30 Sekunden, auf denen sieht man eben diese aufgebrachte, wütende Menge nur von hinten zu sehen. Man sieht nie die Gesichter dieser Menge. Die skandieren: Wir sind das Volk, und brüllen die Menschen in diesem Bus an. Man muss dazu sagen, es war eben nicht nur einfach ein Brüllen, sondern es war eine Blockade des Busses. Es war der Versuch auch zu verhindern, dass die Geflüchteten eben in die Unterkünfte gebracht werden. Und ich habe mir einfach für dieses Buch versucht, diese Szene noch mal ruhiger anzuschauen, also ohne dieses Moment von Empörung sofort. Es ist ja sehr, sehr viel gesprochen worden, auch über die Menschen dort. Die sind als eben Mob bezeichnet worden, als Pack. Das liegt mir jetzt alles gar nicht. Mir liegt nicht daran, und ich habe auch kein Interesse daran, die Menschen zu dämonisieren, sondern mich hat interessiert, wie dieser Blick eigentlich funktioniert. Also wie das sein kann, dass man in diese Windschutzscheibe schaut und man sieht dort Menschen sitzen in dem Bus, die ganz offensichtlich Angst haben. Man sieht zwei junge Frauen, die sich aneinander festhalten. Man sieht einen kleinen Jungen, der weint. Vielleicht erinnern Sie das, der dann so rausgeführt wird aus dem Bus. Und habe mich eben gefragt, wie kann es sein, dass die Menschen, die da vor dem Bus stehen und brüllen, nicht sehen, dass da Leute Angst haben? Und das war für mich einer der Ausgangspunkte. Es gibt in dem Buch ja verschiedene Szenen und verschiedene Beispiele, um zu analysieren, wie diese Mechanik funktioniert, diese Raster der Wahrnehmung oder Raster des Hasses, die manche Menschen eben einfach unsichtbar macht, die ausgeblendet werden, als gäbe es sie nicht in unserer gemeinsamen Wirklichkeit, und die manche Menschen eben dämonisiert oder zu Monstern macht, also sie besonders sichtbar macht, aber eben diese Menschen dann sofort mit Etiketten verbindet, die bedrohlich sind, kriminell sind, gefährlich sind, also die ihnen Zuschreibungen gibt. Und ich glaube, das ist, was hier passiert. Da steht eine Menge von Menschen, die sich vorab ganz woanders informieren oder gar nicht mehr vielleicht informieren, die sich nur noch in einem verschwörungstheoretischen Umfeld oder einer Welt bewegen, die so eng geworden ist, dass sie eben Muslime gar nicht mehr als Menschen wahrnehmen können und Migrantinnen und Migranten nicht mehr als Menschen wahrnehmen können und bei Geflüchteten eben auch deren Angst nicht mehr wahrnehmen können. Es ist ja nicht so, dass die sich gar nicht informieren. Sie haben sich ja die Mühe gemacht, im Umfeld noch zu recherchieren. Beispielsweise auf einer Facebook-Seite, wo dieses Video zuerst gepostet worden ist, ja. In sagen wir mal, Lautsprecherabsicht noch? Was haben Sie da rausgefunden? Ja, also ich habe mir angeschaut, wo dieses Video, das wir jetzt alle kennen und das dann eben auch in den Nachrichten gesendet worden ist, wo das eigentlich das erste Mal aufgetaucht ist. Und es ist das erste Mal aufgetaucht auf einer Facebook-Seite, die heißt Döbeln wehrt sich gegen Überfremdung. Und dann habe ich mir eben diese Facebook-Seite angeschaut, auf der diese Aktion gefeiert wurde. Also es war jetzt keineswegs eine Seite, die das Video gezeigt hat, um es zu kritisieren oder sich davon zu distanzieren, sondern die es eben gefeiert hat. Und dann habe ich mir eben genauer angeschaut, was auf dieser Seite sich eigentlich findet, wie denken diese Menschen. Und dabei stellte man eben fest, dass es eine ganze Reihe schon von anderen Bildern gab, die wir gar nicht kannten. Bildern von Bussen, in denen Geflüchtete transportiert werden. Und es stellte sich heraus, es gibt einen ganzen Diskurs und eben auch ganze Bildstrecken, auf denen eben skandalisiert wird, dass überhaupt Geflüchtete ankommen und dass sie überhaupt Unterkünfte bekommen und dass sie verteilt werden. Und das Interessante für mich war, dass es die ganze Inszenierung dieser Bilder und auch der Thematisierung der Geflüchteten war eben die einer Jagd. Also man hatte das interessante Gefühl, hier sprechen nicht Menschen, die sich Sorgen machen, und hier sind auch nicht Menschen, die Angst haben, sondern hier sind Menschen, die suchen die Nähe zu einem verhassten Objekt. Und es war insofern eben ja einfach eine interessante Entlarvung auch dieses Diskurses, der immer so tut, als ginge es um Furcht. Und in Wahrheit geht es nicht um Furcht, sondern es geht um Missachtung und Verachtung und Hass. Jetzt haben Sie gerade gesagt, um noch einmal auf diese Szene richtig zurückzukommen, Sie haben gerade gesagt, dass die skandierenden sächsischen Bürger gar nicht gesehen hätten, dass die Geflüchteten im Bus Angst gehabt hätten, darunter Frauen und Kinder tatsächlich. Kann sein, dass sie das nicht gesehen haben. Was aber wäre, wenn genau das das Ziel war? Also wenn es genau das Ziel war, den Angst einzujagen? Klar. Also man kann natürlich unterstellen, klar, es können auch Sadisten dabei sein, es können Leute dabei sein, die sich freuen, dass sie Angst haben. Trotzdem, ich glaube, die zunächst mal wohlmeinendere Deutung, und darum ging es mir jetzt hier zunächst, ich wollte jetzt nicht einfach sofort unterstellen, also mit so einem sozialpathologischen Blick, das sind alles gemeine, bösartige Menschen, sondern ich wollte zunächst einmal sagen, was passiert da, dass sie in den anderen etwas anderes möglicherweise sehen. Also sie sehen ja, also nach dieser Ideologie auf jeden Fall, sie sehen Invasoren, sie glauben sich Kriminellen gegenüber, sie sehen in jedem muslimischen Geflüchteten einen Terroristen. Also insofern ist es schon etwas, das sich ja mit einer Projektion arbeitet, und diese Projektion, diese Mechanik der Projektion wollte ich mir erstmal anschauen. Vielleicht sollte man der Fairness halber aber noch dazu sagen, mich interessierten gar nicht nur diejenigen, die da stehen und so aggressiv brüllen, sondern vielleicht erinnern Sie die Szene, man sieht auch welche, die nur drumherum stehen und zugucken. Wir wissen auch, es war die Polizei anwesend, also es gab verschiedene... Sehr zurückhaltend. Sehr zurückhaltend, um es diplomatisch zu formulieren, ja. Also es gab verschiedene Personengruppen, und mich hat eigentlich, je länger ich drauf geschaut habe, fast noch mehr fasziniert, wie es sein kann, dass Menschen da stehen und zugucken und einfach nur das Publikum bilden und nicht in keiner einzigen Situation versuchen, jemanden mal zur Besinnung zu rufen. Das waren ja oftmals Nachbarn oder Verwandte, also die sich auch kannten, nicht alle, aber viele. Und dieses Publikum ist eben auch Akteur. Das Nicht-Einschreiten ist auch eine Handlung. Das Zuschauen ist auch eine Form für diejenigen, die da jetzt in dem Bus sitzen, die Gruppe zu vergrößern, der sie sich gegenüber sehen. Und das heißt, also für mich waren das auch interessante Figuren, wie natürlich die Polizei auch. Die Polizei, deren Zurückhaltung unter anderem in stundenlangem Nichtstun bestand. Und als sie eingriff, hat sie vor allem eines dieser Kinder aus dem Bus so rausgeholt, als wäre dieses Kind ein Verbrecher. Also ich würde gerne vielleicht weiten wir mal den Blick ein bisschen von der Szene. Sie haben gerade den Begriff der besorgten Bürger auch benutzt, als Sie das ausgeführt haben, und denken in diesem Buch eben über den Begriff der Sorge auch ein bisschen nach. Also diese Szene ist eingebettet in drei Kapitel, die vorher kommen, die heißen nicht Glaube, Liebe, Hoffnung, sondern Liebe, Hoffnung, Sorge, wenn ich es richtig erinnere. Bleiben wir mal kurz bei der Sorge. Wie kommt es, dass auch Bürger wie die von Clausnitz als besorgte Bürger adressiert werden? Was ist das für eine Sorge? Was ist passiert mit diesem Begriff? Ja, also ich habe mir in der Tat, Sie haben es ja schon beschrieben, ich habe versucht, erstmal mir Gefühle anzuschauen. Und zwar nicht schon beim Hass zu beginnen, sondern erstmal ganz harmlos scheinende Gefühle zu nehmen, nämlich Liebe und Hoffnung und Sorge und dann erst zum Hass zu kommen. Und was mich bei den Gefühlen interessiert hat, ist, dass wir zurzeit eine ganz merkwürdige Diskussion erleben, in der Gefühle so aufgewertet wird, als seien sie per se politisch legitim. Also es gibt so einen ganz eigenwilligen Diskurs und jemand muss nur sagen, ich habe aber Angst vor denen und dann soll man dem nicht widersprechen können. Also die sind so seltsam tabuisiert, diese Gefühle. Und für mich war bei dem Buch zunächst mal wichtig, mit ganz unterschiedlichen Beispielen, auch aus der Literatur oder aus der Philosophie zu kommen und mir grundsätzlich anzuschauen, was gibt es eigentlich für Gefühle, die möglicherweise durch etwas ganz anderes ausgelöst werden, als das, worauf sie sich richten. Also ich beginne das mit Shakespeares Midsummer Night's Dream und dem Zaubertrank, der diejenigen oder denjenigen, der daraus etwas trinkt, die magische Wirkung verschafft, dass die erstbeste Kreatur, die man dann sieht, diejenige ist, in die man sich verliebt. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, um zu zeigen, dass es eben auch Projektionen gibt, dass es auch Affekte gibt, die uns Eigenschaften zuschreiben lassen. Also bei einem geliebten Objekt schreiben wir natürlich nur positive Eigenschaften zu und bei einem verhassten Objekt schreiben wir eben nur negative Eigenschaften zu. Die können völlig abgekoppelt sein vom realen Gegenstand. Genau. Und bei der Sorge ist es so, dass eben zurzeit, es gibt eben genau diese Erzählung, die natürlich Pegida und die AfD auch verbreiten und die uns weismachen soll, dass Sorgen per se nicht mehr in Frage zu stellen wären. Also es wird so getan, man darf sagen, ich habe Sorge vor und dann ist eigentlich das Gespräch zu Ende. Und was ich versuche so ein bisschen zu zeigen ist, naja, also ich könnte jetzt auch Sorge haben, dass die Erde eine Scheibe ist und ich an der Kante der Scheibe von der Erde herunterfalle. Und wenn ich mich davor fürchte, dann ist es auch total rational zu erwarten, dass es da eine Barriere gibt oder Schilder, die mich auf den Abgrund hinweisen und, und. Ja, und ich kann mich auch aufregen über tatenlose Politiker, die mir nicht sozusagen helfen gegen die Kante und den Abgrund am Ende der Scheibe, der Erde. Das Problem ist nur, die Erde ist keine Scheibe. Und ich finde, gelegentlich muss man bei dieser Diskussion auch einfach nochmal sagen, ja, also es reicht nicht aus zu sagen, ich bin besorgt, sondern bei jeder Sorge lernt jedes Kind, kann man auch fragen, ist die berechtigt, ist die unberechtigt, ist die angemessen, ist die unangemessen, ist die verhältnismäßig. Und so wie im Moment mit dem Begriff der Sorge, finde ich, operiert wird, tut man so, als ob das so ein rhetorisches Schutzschild wäre. Und dahinter kann man einfach jede Schäbigkeit und jeden Rassismus verstecken, den man dahinter verstecken möchte. Und haben Sie eine Erklärung, wie das gekommen ist, dass ausgerechnet im Namen von Angst und Sorge solche Sachen? Also ein bisschen ist eine clevere Strategie. Mhm. Ja, und gleichzeitig würde ich sagen, natürlich gibt es eine ganze Reihe von Fragen in Bezug auf die Neudeutschen und die Einwanderung von sehr vielen Menschen, die aus Krisenregionen gekommen sind. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die ich auch ausgesprochen kompliziert finde, wo ich auch keine einfachen Antworten drauf habe, wo ich mir auch Sorgen drüber mache. Also insofern, es gibt natürlich auch einen sozusagen Restbestand des Realen in diesen Sorgen und insofern nimmt man sie, glaube ich, ein Stück weit auch an. Also ich spreche hier von der Kamera, insofern kann ich ja nicht sagen, aber ich finde, so einen kleinen Anteil haben die Gesprächssendungen daran natürlich auch. Ja. Ah, ja. Also, nein, ich meine, ich habe das heute schon mal gesagt, aber ich meine, wann haben Sie zum letzten Mal eine Talkshow gesehen, bei der Sie was gelernt haben? Ja, also, wir haben und insofern noch, gibt's wir haben noch 15 Minuten Zeit, um über Ihr Buch zu sprechen. Es war mir schon klar, dass es Ihnen jetzt unangenehm wird. Aber wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf. Es geht ja, also ich glaube, ganz oft bei der Diskussion über den Hass konzentrieren wir uns aufs Internet und auf die sozialen Medien und kritisieren da die Logik der Eskalation. Und ich, also jetzt Nichts gegen Sie, aber man muss schon sagen, ich finde, man muss schon auch nochmal überprüfen, wie die Konstruktion, die Dramaturgie, die Inszenierung von Gesprächssendungen ist und ob sie so ist, dass man tatsächlich gemeinsam eine vielleicht wirklich schwierige Frage erörtert und dabei natürlich Dissens sich auftun kann, oder ob man einfach nur inszeniert, dass kontroverse Positionen einfach nur geäußert werden und es aber keinerlei Lerneffekt in der Sendung gibt. Und also insofern finde ich schon, so ein bisschen sollte man sich jetzt darüber auch Gedanken machen. Ja. Entschuldigung. Die Gedanken müssen wir uns nicht jetzt machen, sondern wir versuchen das jetzt zu praktizieren. Wir versuchen jetzt noch mal zu erfahren über das Buch. Mein Vorschlag wäre, also für die Dramaturgie dieses Gesprächs, für die Inszenierung dieses Gesprächs, die Sache mit den Sorgen festzuhalten, dass tatsächlich der Begriff der Sorge auch etwas Versteckendes inzwischen hat für andere Sachen. Und Ihren Begriff des Hasses mal auszuweiten, denn es klingt jetzt so fast, als würde dieses Buch nur von Clausewitz und von Pegida handeln. Das ist bei, also mitnichten der Fall. Gehasst wird auch ganz anderswo auf der Welt. Das wird gehasst, ich sage jetzt nur einmal als grobes Stichwort, auch von fundamentalistischen Terroristen. Ja. Nehmen Sie auch in den Blick. Ja. Was ist das Spezifische an deren Hass? Ja, also in der Tat ist es schön, dass Sie das sagen, weil mir war es wirklich wichtig, ganz unterschiedliche Beispiele auch zu bringen, um einerseits unterschiedliche Formen des Hasses auch thematisieren zu können. Also es gibt ja nicht nur diesen heißen, rauschhaften Hass, sondern auch den, der gleichsam erkaltet ist und sich eingelagert hat schon in Institutionen. Also es gibt ein Beispiel über Eric Garner und eben institutionellen Rassismus in den USA. Und es gibt ein großes, längeres Kapitel über den IS und dort die Logik der Ausgrenzung, also mit welcher Art von Erzählung der IS einerseits sich selbst beschreibt und gleichzeitig eben andere ausgrenzt. Und das ist, glaube ich, wenn ich das kurz dazwischen werfen darf, sogar eine der Stärken dieses Buches oder dieses Begriffes, dass man erschreckenderweise über diesen Hassbegriff so viele unterschiedliche politische Phänomene in den Blick bekommt. Ich war ehrlich gesagt ganz unsicher. Ich war sehr unsicher, ob man dann immer darauf reduziert wird, dass es sozusagen auch eben dieses dramatische, krasse, wenn man so will, beim Hass hat, weil die Szene beispielsweise jetzt bei dem Eric Garner, da sieht man nichts rauschhaft Hassendes. Das ist noch nicht mal individuell auf den einen Schwarzen dort bezogen. Man muss gar nicht mal unterstellen, dass die weißen Polizisten wirklich den hassen, sondern das hat sich schon eben eingeübt in Gewohnheiten des Blicks und der Erwartungen und der Zuschreibung. Also mein Eindruck bei der Lektüre des Buches war schon, dass die Wucht des Essays, des Buches daher kommt, dass man erstens in dem Buch so viele unterschiedliche Beispiele findet, Pegida und IS-Terrorismus und viel dazwischen, und dass man, wenn man durch die Welt läuft oder Tagesschau guckt oder die Gegenwart betrachtet, dass man allzu viele politische Phänomene genau darauf wieder bringen kann. Also wenn man sich ein bisschen von der US-Wahlkampfdebatte gestern Nacht angeschaut hat, hat man da auch Hass gespürt. Also ich habe versucht sozusagen zu unterscheiden zwischen denjenigen, die eben tatsächlich wirklich gewaltbereit sind. Mhm. Ja, und dann diesen eher, nicht subkutanen, aber diesen so als ob selbstverständlichen kleinen, gemeinen Techniken der Ausgrenzung und der Stigmatisierung. Und das habe ich versucht, mir dann eben an unterschiedlichen Phänomenen anzuschauen und zu schauen, was sind das für Strategien? Wie wird da das eigene Wir beschrieben? Und das habe ich dann versucht, unter die Begriffe von Homogenität, von Ursprünglichkeit oder Natürlichkeit und Reinheit zu bringen. Und das ist, worin sich viele Fanatiker heutzutage eben ähneln, dass sie versuchen, die eigene Gruppe oder eine Gruppe herzustellen, zu fabrizieren, zu konstruieren, die eben homogen sein soll, die sich angeblich auf irgendeine ursprüngliche Gemeinschaft rekurriert und vor allem die den Fetisch der Reinheit hat. Also das ist bei dem Kapitel über den IS eben sehr, sehr stark. Können Sie das Ihnen kurz erklären, was für Sie der Unterschied ist zwischen diesen drei Begriffen? Also die sind sehr, sehr homogen, häufig ursprünglich rein. Ja, also Homogenität habe ich jetzt ein bisschen festgemacht an der Art und Weise, wie völkischer Nationalismus zurzeit wieder hoffähig gemacht wird und wieder salonfähig gemacht wird. Und da ist es eben eine kulturelle Vielfalt, die negiert werden soll, die vermieden werden soll, die man auch leugnet. Da macht sich der Begriff der Homogenität sehr, sehr gut. Der Begriff der Reinheit will auch das, also darin ähneln sich übrigens auch die ideologischen Positionen des IS und die rechtsextremen Positionen, dass sie eben Vielfalt nicht aushalten können, dass sie Ambivalenz nicht aushalten können. Bei der Reinheit geht es noch ein bisschen, also zumindest bei diesen religiösen oder pseudoreligiösen Programmen, natürlich auch darum, dass man sich im religiösen Sinne als rein selbst beschreiben kann. Letztlich aber sind es vor allem einfach Techniken, andere auszugrenzen oder eben gar zu vernichten. Also das ist natürlich beim IS jetzt einfach eine terroristische Organisation. Insofern muss man sagen, da ist ein ganz anderes Gewaltpotenzial nochmal als jetzt bei anderen Fanatikern. Haben Sie während des Nachdenkens darüber selber Zweifel auch gehabt? Sie haben sowas gerade angedeutet, ob man Nationalismus und islamistischen Fundamentalismus da so über einen Kamm scheren kann. Ich habe auch versucht, sie ist natürlich nicht überall, also das habe ich jetzt grundsätzlich versucht, immer auch genau dann eben die Kontexte zu beschreiben und die Spezifika einer jeden Gruppierung oder eines jeden Kontexts genau zu beschreiben, damit mir genau das nicht passiert. Also schon beim Begriff Rassismus wird es natürlich kompliziert, wenn wir uns verschiedene Länder, verschiedene Gegenden anschauen. Deswegen habe ich mir so viel Mühe gegeben mit dem Ausbeschreiben sozusagen von einzelnen Szenen. Aber ich hatte ehrlich gesagt bei dem Schreiben dieses Buches noch ganz andere Zweifel. Das ist natürlich im Moment eine derart aggressive, aufgeladene Atmosphäre, dass man bei jedem Satz natürlich denkt, wie kann der missverstanden werden, wie kann der instrumentalisiert werden, was löst man damit aus? Also ich wollte auf gar keinen Fall selber stigmatisieren und ich wollte auch auf gar keinen Fall selber aggressiv klingen oder wütend klingen. Insofern war es dann natürlich, also natürlich passiert einem das, natürlich ist man manchmal auch verzweifelt oder auch zornig. Und es war dann eher eine Übung, eben sich selbst auch immer wieder ja, zurückrufen, um so eine Tonlage zu halten, die hoffentlich ja, freundlich klingt. Freundlich. Das bringt mich auf meine zweifelnde oder an das Buch ein bisschen anschließende Frage. Was kann man denn dem Hass entgegensetzen? Also der Titel sagt gegen den Hass, so richtig dagegen, pamphletartig, als ob man den Hass hassen müsste. Aber das, was Sie dagegen setzen, sind eigentlich andere Sachen. Ne? Also sowas wie Ambivalenz, haben Sie gerade schon gesagt, Selbstzweifel, Differenzierung, also Unterschiede machen. Das finde ich super. Sie haben gedacht, der Titel hat Sie darauf gebracht, ich würde jetzt den Hass hassen. Ja, nee, da sind Sie natürlich fehlgeleitet worden. Ja, genau. Und stattdessen sehe ich dann Ambivalenzen und kleine Differenzierungen. Nein, also es geht in der Tat, am Ende, das Buch hat einen Horizont sozusagen, das Argument hat einen Horizont und das ist eben ein Plädoyer für die Vielfalt und für ein plurales Wir und eben auch dafür, sich nicht den Mut nehmen zu lassen oder sich auch nicht verformen zu lassen, entgegen zu hassen sozusagen. Also ich glaube, man darf die Einladung des Hasses, sich ihm anzuverwandeln, einfach nicht annehmen, sondern ich glaube, Populismus bekämpft man nicht durch Anbiederung und Schlichtheit nicht durch Selbstverdummung. Also man muss schon genauso ja, ruhig und differenziert und natürlich auch zweifelnd und unsicher und auch mal uneindeutig dagegenhalten. Und ich meine, in dem Buch, glaube ich, geht es gar nicht nur so sehr darum, dass das jeder Einzelne von uns kann und dass man sich auch immer wieder fragen soll, wer ist der auf der Straße jetzt und hat wirklich Grund, Angst zu haben und wie kann ich denen beistehen, sondern es geht schon auch darum, dass sich staatliche Organisationen, Institutionen, die Schulen, die Erziehungssysteme auch wirklich mehr dieser Aufgabe widmen, dass diese Vielfalt, die wir haben, ja nicht nur wertgeschätzt wird, sondern auch sichtbar wird, also in den Schulen, in dem Kanon des Wissens, in der Art und Weise, ja, wie wir auch die Erinnerung der anderen ernst nehmen und wertschätzen. Und insofern ist es jetzt gar nicht nur sozusagen die Frage, ob jeder Einzelne sich traut zu widersprechen oder eben gegen anzureden, sondern schon auch, glaube ich, eine größere Aufgabe für eine Gesellschaft, sich nicht einfach nur Einwanderungsgesellschaft zu nennen, sondern auch mal eine zu sein. Mir ist das ja als Ihrem Leser unglaublich sympathisch. Also Differenzierungen machen, widersprechen, Ambivalenzen aushalten, Selbstzweifel artikulieren, das Lob von Vielfalt und von das Lob des Unreinen. Ihr letztes Kapitel, der Fluchtpunkt heißt Lob des Unreinen, das ist mir alles wahnsinnig sympathisch. Ich weiß nur nicht, oder das wäre meine Frage, wie daraus politisches Handeln auch wird oder ausführendes Handeln. Naja, also um nicht zu fragen, wie kommt man in Clausnitz, wie kommt man da weiter, wenn man differenziert? Naja, also in Clausnitz habe ich ja beispielsweise auch Menschen beschrieben, die was anderes tun. Also das Kapitel über Clausnitz beinhaltet eben nicht nur diejenigen, die da brüllen und agitieren, sondern auch, also ich habe auch gesucht, gab es eigentlich Menschen, die was anderes gemacht haben, und die gab es, die werden hier auch beschrieben, die sich um die Geflüchteten gekümmert haben, die ganze Nacht dabei geblieben sind. Also es sind in dem Buch auch genügend Beispiele, auch bei dem Eric Garner Abschnitt, genügend Beispiele, was man, wenn sie jetzt so wollen, auf einer mikropolitischen Ebene tun kann, die finde ich vielleicht wichtiger als andere Leute sie wichtig finden, das kann schon sein. Ich habe jetzt an mich auch selber gar nicht den Anspruch, sozusagen eine Parteiprogrammatik zu formulieren, sondern ich wollte eher auch sehr vielen Menschen, die ja auch verzagt sind über diese Atmosphäre und die sich auch verunsichert fühlen, ja, mit dem Buch sozusagen einfach auch Mut zu sprechen und auch eine Analysefähigkeit sozusagen zu gucken, okay, was passiert denn da genau? Und wie gesagt, nochmal, also ich glaube, dass es sowohl was die Erinnerungskultur in Deutschland angeht, als auch die Frage, was ja, der Schulkanon angeht, gibt es eine ganze Reihe von doch recht konkreten Argumenten auch in dem Buch für Reformen dieser jeweiligen Institutionen, die, glaube ich, eine Vielfalt eben auch so viel sichtbarer macht, dass sie weniger verwundbar ist. Verletzlichkeit ist ein Begriff, den Sie stark machen, um auf das Allgemeinmenschliche auch immer wieder zu kommen. Gleichzeitig ist das Buch auch parteiisch für bestimmte Gruppen, für diskriminierte Gruppen, für Juden, für Schwarze, für Ausländer, für Lesben, Schwule, Transpersonen. Wie, wenn Sie darauf eine kurze, einfache Antwort haben, wie wäre es möglich, dass so extrem unterschiedliche, sagen wir mal, geschundene, verletzliche Gruppen, dass sie zusammenkommen zu einer politischen Bewegung? Also ehrlich gesagt, glaube ich, alle die Gruppen, die Sie gerade nennen, die wollen ja zusammenkommen. Also das ist, sie werden nur nicht gelassen. Also das ist, glaube ich, der erste Punkt, ist doch erstmal zu sagen, ich weiß gar nicht, ob das parteiisch ist. Also wenn Menschenrechte parteiisch, also wenn man parteiisch ist, wenn man nur für Menschenrechte ist, dann bin ich natürlich total parteiisch. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum das schwierig sein sollte. Ich lebe in Kreuzberg, da funktioniert es ziemlich gut. Okay. Ein Lob des Unreinen gegen den Hass. Vielen Dank, Caroline Emke. Danke. Es geht hier auf dem blauen Sofa gleich weiter, und zwar hier auf dem echten blauen Sofa, im Radio bei Deutschlandradio Kultur, im Internet unter buchmesse.zdf.de und dasblauesofa.de. Es geht weiter mit einem Gespräch zwischen Harold Faltermeier und meinem Kollegen Jo Schück.